Renate Möhrmann, 1934 in Hamburg geboren, erlebte an den deutschen Hochschulen der 60er und 70er Jahre immer wieder die Diskriminierung von Frauen und verfolgte dennoch mit großer Entschlossenheit ihren eigenen Weg. Gegen großen Widerstand legte sie 1977 die erste deutsche feministische Habilitation ab. Sie lehrte zuletzt an der Uni Köln als Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftlerin. In dieser Zeit war sie auch 5 Jahre Landtagsabgeordnete der CDU in Nordrhein-Westfalen. Die jetzt in Berlin lebende Frau publiziert bis heute wissenschaftliche Bücher zur Situation deutscher Frauen und schreibt Romane. Ich bin geboren in der schönsten Stadt der Welt, nämlich in Hamburg. Meine Eltern waren sozial total unterschiedlich, kamen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Das war das Problem. Mein Vater war ein unliebsamer Sohn. Er war nicht schneidig. Er ging über einen großen Onkel und in dem Garten meiner Großeltern wurde ein Band gezogen, an dem er lernen musste, mehrmals am Tag hin und her zu schreiten, um nicht über den großen Onkel zu gehen. Er war unsoldatisch, er war Schriftsteller und er war nicht das, was meine Großeltern sich als einzigen Sohn, er hat nur Schwestern, gewünscht hatten. Meine Mutter ging in die Volkshochschule, um sich weiterzubilden. Sie ist ja nur sehr kurz zur Schule gegangen, weil sie mit 13 mitverdienen musste. Und hat dann aber immer gelesen und hat in der Volkshochschule ihren Mann, meinen Vater, kennengelernt. Da musste erst eine Entlobung stattfinden, denn meine Großeltern hatten schon eine Vermögensheirat geplant und die musste gelöst werden. Und dann gab es also den Theaterdonner. Man redete auf meinen Vater ein, er könnte das nicht machen. Und mein Vater sagte, ich bin 25 Jahre alt, ich heirate die Frau, die ich liebe. Und dann wurde er enterbt. Sie haben geheiratet 3 Jahre vor meiner Geburt, also 1931, und sie dauerte dann bis 1942, bis mein Vater eben in Stalingrad umkam. Also ich hatte eben einen unwahrscheinlich modernen Vater, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich meine, Geburtsjahrgang 1906 und er hat ein Buch über mich geschrieben, das Renatenbuch, und da steht ein ganz wichtiger Satz. Männer, lasst euch nicht enterben, behaltet eure Kinder, lasst euch nicht entmachten von den Ärzten und nicht von den Frauen. Und er hat also von Anfang an meiner Geburt teilgenommen, er ist zur Wiegestunde mit mir gegangen und hat mir später erzählt, dann hätten die kleinen Mädchen und die Mütter gefragt, da ist eine, die hat keine Mutter, die hat bloß einen Vater. Und das waren dann so die alltäglichen Diskriminierungen, die er erlebt hatte, denn das war ja die Zeit, wo ein Mann keinen Kinderwagen schob. Er hat es geliebt, er fand es also interessant, also mich leben lernen zu sehen und hat mir vorgelesen und hat diese Sensibilität schon für einen Mann aus der Zeit, nicht, das war schon enorm und das hat mich natürlich auch sehr geprägt und irgendwie natürlich auch verwöhnt. Denn als ein zweites Kind unterwegs war, mein Bruder, wollte ich mich mit meinem Vater solidarisieren, um dieses neue Baby sofort über den Balkon zu werfen. Also ich war richtig ein böses Mädchen. Naja, dadurch, dass er 1939 in den Krieg zog, habe ich natürlich wenig gehabt. Und meine Mutter war die strengere Person und hatte nun 2 Kinder alleine, wie man heute sagen würde, Alleinerziehende. Das waren diese Frauen ja. Da hatte ich schon also doch eine härtere Partnerin, nicht? Ja, dann haben natürlich alle gedrängt, meine Großeltern, die Tanten, die Schwester meines Vaters, haben dann meine Mutter doch sehr bedrängt und gesagt, also es ist unüblich, sie kann jetzt abgehen, sie kann Sekretärin werden, sie verdiene bitte mit für den Haushalt, unterstütze dich und auf keinen Fall Abitur. Und das war aber nicht im Sinne meines Vaters gewesen. Und meine Mutter hat dann durchgehalten, sehr hart gearbeitet. Und die Lehrer haben mich natürlich unterstützt. Und das war klar für mich, für meine Mutter und für die anderen nicht. Ich bin ja mit 13 Jahren als das dünnste Kind von Hamburg nach Schweden geschickt worden. Und dort traf ich wieder auf eine alleinstehende Frau, nämlich eine unverheiratete Architektin, die etwa 50 war. und die sehr großzügig mit mir war. Und nachdem ich also in der schwedischen Schule gehänselt worden war als Nazi-Weib, hatte ich kategorisch erklärt, ich gehe nicht mehr in Schweden zur Schule. Und meine Pflegemutter fand das ganz normal und sagte, na ja, wir melden dich in der Kunsthochschule an, da sind lauter erwachsene Leute, die sind netter zu dir, da lernst du malen. Und da wurde auch so mein Grund für diese malerische Ästhetik gelegt, weil ich auch heute meine Wohnung also mit Glasfenstern auslege, selber male, streiche und so weiter. Das war in diesem Jahr in Schweden und es war fantastisch. Also ich habe festgestellt, so viel Schule braucht man gar nicht. Ein Jahr ohne Schule ist sehr, sehr schön. Und ich bin dann in die Bibliothek gegangen und habe dann mit 13 und 14 den ganzen deutschen Naturalismus gelesen. Konnte ein bisschen Englisch, sprach mit meiner Pflegemutter Englisch, weil ich ja noch kein Schwedisch konnte. Habe dann sehr schnell Schwedisch gelernt, konnte mich also in drei fremden Sprachen unterhalten. Und ich dachte, eigentlich Schule ist Unsinn, brauche ich gar nicht. Da habe ich dann 1954 Abitur gemacht und habe dann gleich studiert. Ich habe in Hamburg die ersten vier Semester studiert, nämlich Germanistik und Romanistik und in Nebenfach Philosophie. Und das erste Kind kam, als ich 22 war. Dann kam das dicke Ende, denn ich hatte wie mein Vater wieder einen sehr verständnisvollen Mann, der immer sagt, bloß keine Hausfrau, mach du dein Studium, ich mach meins. Und das kannst du auch, das arrangieren wir schon mit dem Kind und mach das mal weiter. Aber da hat die Uni eben gestreikt und hat gesagt, nein, nein, also hier mit dem dicken Bauch und sie gehören nicht in die Uni, sie gehören in die Familie und sie werden bestimmt noch viele schöne Kinder bekommen. Er hat dann wirklich gesagt, solche Frauen wie sie brauchen wir ja nicht, aber wir brauchen Mütter. Und das fand ich, das war doch ein starkes Stück. Da war ich im siebten Monat schwanger. Da dachte ich, Mensch, also die Frauen müssen noch viel tun, dass sie mit ihrem dicken Bauch hierher kommen können. Das muss möglich sein. Nicht? Und ich dachte, man kann ja auch Hausarbeiten, Referate zu Hause schreiben und man kann sie dann hinbringen. Und ich meine, man ist ja auch nicht 10 Jahre schwanger, sondern das geht ja mal zu bei. Aber diesen Widerstand eben, er hat mich irgendwie doch sehr verletzt. Und da ich nun Gott sei Dank Deutsch, Schwedisch und Englisch konnte, habe ich dann in unserer großen Altbauwohnung in Hamburg eine kleine Privatschule aufgemacht. Erst mit Englischschülern, dann mit Schwedischschülern, dann war ich immer zwischendurch in Frankreich gewesen, Romanistikstudentin, ich konnte also auch Französisch und das wurden immer mehr, bis ich dann plötzlich so 30 Schüler hatte und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe mein eigenes Geld verdient, es wurden immer mehr und als das Ding lief, kriegte mein Mann ein Angebot in Amerika und wir gingen dann alle nach New York. Naja, ich hatte inzwischen auch ein zweites Kind schon. Mein Mann hat Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert, also ganz was anderes als ich. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist sehr gut, wenn sie nicht im selben Feld arbeiten. Ich habe so viele Kolleginnen und Freundinnen, deren Männer das gleiche Fach machen. Es ist immer Konkurrenzkampf gewesen. Das war bei uns nicht. Das war sehr schön. Mein Mann hat immer alles gelesen, was ich gemacht habe und fand es prima. Und ich habe immer das gelesen, was er geschrieben hat, fand es auch prima. Also wir fanden uns beide prima. Es war sehr einfach. Und die amerikanischen... Europa blutete auch damals aus tausend und abertausend Wunden. Und die Parallele geht sogar so weit, meine Damen und Herren. Auch damals stand der Osten mit seiner Macht mitten in Europa. Tja, das war der Vorteil an einem alten Mann, dass für ihn 12 Jahre eine leicht zu übersehende Zeitspanne waren. Aber die Staatsmänner, die damals Europa neu ordneten, waren so klug, dass sie unter Zurückstellung aller Hassgefühle, aller Bitterkeit das damals besiegte Frankreich, den Urheber des damaligen Leids in Europa, als gleichberechtigten Partner behandelten bei der Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress. Die Leute spürten, der Mann sah, dass es ihnen auch schlecht gegangen ist unter den Verbrechern. Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Gestern, gestern liegt schon so weit zurück. War es auch eine schöne, schöne Zeit. eines Tages beschlossen die westlichen Sieger, dass es besser wäre, den Besiegten wieder auf die Beine zu helfen, als sie zu bestrafen und dabei auch noch zu füttern. Sie reichten ihnen die Hand und fingen wieder an, Handel mit ihnen zu treiben. Mal sehen, sagten sie, ob ihr auch anders könnt. Mal sehen, wie ihr euch entwickelt. Ich glaube nicht, dass jemals in der Geschichte ein siegreiches Land es versucht hat, dem besiegten Lande in der Weise zu helfen und zu seinem Wiederaufbau und zu seiner Erholung beizutragen, wie das die Vereinigten Staaten gegenüber Deutschland getan haben und tun. Der alte Mann wollte sich erkenntlich zeigen und die neuen Beziehungen festigen. Er hatte eine Idee. Er sagte, lasst uns wieder den Kopf oben tragen und ein normaler Staat werden. Wir stellen dann Soldaten auf, die euch im Kampf gegen euren Feind helfen. Denn wir wollen zu euch gehören und mit euch durch dick und dünn gehen. Der Mensch, meine Freunde, vergisst manchmal sehr schnell. Es ist gut, aber auch manchmal nicht gut. Dieser Kuhhandel war sehr listig. Denn der Alte und die Deutschen kannten diesen Feind gut aus dem letzten Krieg. Sie waren sozusagen schon an den Feind gewöhnt. Außerdem hatten sie Angst vor ihm, denn sie hatten sein Land kaputt gemacht und viele Leute umgebracht. Daran wollten sie lieber nicht mehr denken. Der dynamisch eingestellte Mensch vergisst zu leicht und vielleicht sogar zu gern der Vergangenheit, besonders wenn die Vergangenheit nicht ganz so ist, wie er es jetzt gern haben möchte. Oft stand der Alte in seinem Garten an den Hängen des Rheintals in Rhöndorf, nach Westen gerichtet, und dachte an Paris. Übrigens, ich habe niemals Rosen gezüchtet. Aber manchmal schaute er auch nach Osten, dorthin, wo weit jenseits des Limes, in den nebligen Steppen des Berlin-Warschauer Urstromtals, wo kein Wein wuchs und die Pfirsiche nicht süß wurden, der Rest seines Vaterlandes lag. Im einen Teil lebten jetzt Polen und der andere Teil war in der Hand der Russen. Und nirgends gab es so schöne Kirchen wie den Kölner Dom. Meine Damen und Herren, wir sind durchaus bereit, mit unseren östlichen Nachbarn, insbesondere mit Sowjetrussland und mit Polen, in Frieden zu leben. Aber wenn ich ausspreche, dass wir den Wunsch haben, in Frieden mit Sowjetrussland zu leben, so gehen wir davon aus, dass auch Sowjetrussland und Polen uns unser Recht lassen, das Leben in Freiheit führen lassen, das deutschem Herkommen, deutscher Erziehung und deutscher Überzeugung entspricht. Wenn er die Augen etwas zukniff, dann konnte er im dichten Nebel das Blinken eines Leuchtturms sehen. Das war West-Berlin, die Insel der Freiheit im roten Meer des Kommunismus. Manchmal flog der alte Kanzler durch den alliierten Luftkorridor in die Stadt. Jetzt wird der Rollsteg an die Maschine geschoben. Die Tür hat sich geöffnet und ich kann schon in das Innere der Maschine hineinsehen. Und jetzt kommt der Bundeskanzler die Treppe hinunter. Die Insulaner freuten sich dann wie verrückt. Immer wenn Besuch aus dem Westen kam, freuten sie sich, denn sie wollten partout nicht zum Osten gehören, der sie von allen Himmelsrichtungen umzingelt hatte. Sehr schön. Herr Bundeskanzler, haben Sie bei Ihrer Ankunft in Berlin ein erstes Wort für die Berliner? Gern. Also ich sage gerne Ihnen einige Worte. Ich fühle mich hier genauso zu Hause wie in Bonn oder in München oder in Hamburg, nämlich auf deutschem Boden. Sie standen dann an den Straßen und winkten mit Taschentüchern. Sie brachten ihre Sängerknaben mit, die lustige Lieder sangen. Sie gaben der Kaiserallee den Namen Bundesallee. Sie fuhren mit ihrem Besuch zur Sektorengrenze. Nein, die Mauer gab es damals noch nicht. Und sie gingen in die große Turbinenhalle der AEG und zeigten, wie tüchtig die Berliner Arbeiter waren. Bravo, war schön von euch. Danke. Wir haben uns mit unserem kleinen Übertragungswagen schon häufiger in fahrende Kolonnen eingeklemmt. Aber so schlimm wie heute war es noch nie. Es hat sich auf der Potsdamer Straße eine regelrechte Yacht zwischen den Magistratswagen und den Wagen der Wochenschauen und der einzelnen Zeitungen entwickelt. Wir fahren hier durch die Hofjägerallee, vor uns die Ruine des Reichstagsgebäudes, und es wird drüben auf der rechten Seite der Ost-West-Achse das große Denkmal der Roten Armee im britischen Sektor, kurz vor der Sektorengrenze, sichtbar. Aber jetzt haben wir die Spitze erreicht. Wir fahren jetzt unmittelbar neben dem Wagen des Bundeskanzlers her. Sie winken uns zu, und jetzt hat auch der Bundeskanzler entdeckt, dass der Wagen des Nordwestdeutschen Rundfunks in ganz langsamer Fahrt neben diesem Wagen herfährt. Meine lieben Berliner, ich gestehe Ihnen, ich bin tief beeindruckt durch das, was ich heute hier sehe. Dieses Bild hier jetzt, dieses Bild schaffender Köpfe und schaffender Hände, erfüllt mich mit dem größten Vertrauen für Berlins Zukunft und für unsere deutsche Zukunft. Unser deutsches Volk hat noch einen weiten und mühsamen Weg vor sich. Wir sind in dieses tiefe Tal hineingekommen, zum Teil durch eigene Schuld, zum Teil durch Geschick. Aber, meine lieben Berliner, die Energie, der Wille, die Zuverlässigkeit, der Anstand, den das deutsche Volk nach dem Zusammenbruch gezeigt hat, hier in Berlin und auch sonst überall, der beweist, dass im deutschen Volke gute und starke und edle Kräfte noch sind. Lassen Sie mich in dieser Stunde, wo ich zu Ihnen spreche, auch der stillen Dulder in der Sowjetzone gedenken, der 18 Millionen deutscher Brüder und deutscher Schwester, die so leidgeprüft dort aushalten. Sie tun dem Deutschtum und dem Westen damit einen nicht hoch genug einzuschätzenden Dienst. Wir werden es Ihnen niemals vergessen. Und ich hoffe, dass wir dereinst doch wieder alle vereint, ein Volk, ein Staat, ein freies Volk, ein freier Staat sein wird.